Live. Best of DJ Session 2025. Hier ist 1 Live und ihr hört gerade das Best of der DJ Session 2025. In dieser Stunde haben wir für euch drei weitere absolute DJ Highlights, die wir euch dieses Jahr hier gespielt haben. Los geht es jetzt mit Mau P. DJ Session 2025 mit Mau P. We'll be right back. Maupi hier in unserer zweiten Ausgabe unseres Best-ofs der 1Live DJ Session 2025. Für ihn war dieses Jahr ultra erfolgreich, vor allem durch seine erste eigene Residency im legendären Pascha mit seiner Eventreihe Baddest Behavior. Ein weiteres Highlight war sein Release The Less I Know, The Better. Den gibt es hier. Best-of-DJ-Session 2025. Das war Mau P, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Als nächstes haben wir DJ Gigola, die dieses Jahr mit ihrem Live-Set vom Glitch Festival 2025 in Zusammenarbeit mit dem Boiler Room in der DJ-Session zu Gast war. I'll dream of you sometimes. Live. Best of DJ Session 2025 mit DJ Gigola. Gigola, sie hat sich in den letzten Jahren mit ihrem Sound zwischen Techno und Trance zu einer der spannendsten DJs in Deutschland entwickelt. Bevor sie gleich ihren Track La Batteria spielt, gibt's vorher noch Extension von Nuclear Height. la batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. DJ Session 2025 mit DJ Cigola. La batteria è completamente ricaricata. Live. Best of DJ Session 2025. Wir kommen zu unserem letzten Gast für heute und generell für die DJ Session 2025. Avion ist am Start. Wir hören direkt rein und ich sag viel Spaß. The things you know that I can't. heart away. The soul's the speaker. Don't make use of my sympathy. DJ Session 2025 mit Arion. Das war die letzte Ausgabe der 1Live DJ Session 2025 mit mir, Mogwai, und unserer zweiten Best-of-Ausgabe. Mit dabei waren heute Bunz, Morgan C3, Jaden Boysen sowie Mau P, DJ Jigula und Avion. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das natürlich wie immer in unserer 1Live-App machen. Da findet ihr wie immer alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. I see you found a pretty face. Is it porcelain just like mine. I thought it would be easy. I thought I had the strength to keep my mind intact. But you're never easy. There's always strings attached. But now I'm barely breathing, 'cause you promised me heaven. But I'm already bleeding from the strings attached. It ain't just secrets that you keep it, 'cause you promised me heaven. But I'm already bleeding from the strings attached. DJ Session 2025 mit Arion.